Erster Dies ist ein Lied für den Musikmeister. Es ist von den Korachiten und handelt von Liebe. Zweiter Mein Herz ist voll von schönen Worten. Ich schreibe ein Lied für den König. Meine Zunge ist wie der Stift eines guten Schreibers. Dritter Du bist der schönste Mensch. Deine Worte sind sehr freundlich. Darum hat Gott dich für immer gesegnet. Vierter Du bist ein Held. Lege dein Schwert an deine Hüfte. Zeige deine Macht und deinen Ruhm. Fünfter Geh voran für Wahrheit und Gerechtigkeit. Deine rechte Hand wird große Taten vollbringen. Sechster Deine Pfeile sind scharf. Viele Völker fallen vor dir. Die Feinde des Königs sind besiegt. Siebter Dein Thron, o Gott, bleibt für immer. Dein Zepter ist gerecht. Du regierst mit Gerechtigkeit. Achter Du liebst, was richtig ist, und hasst, was falsch ist. Darum hat Gott dich gesalbt. Er hat dir mehr Freude gegeben als deinen Freunden. Neunter Deine Kleider riechen nach Balsam, Aloe und Kassia. Musik von Saiteninstrumenten erfreut dich in den Elfenbeinpalästen. Zehnter Königstöchter sind bei dir. Deine Frau steht rechts von dir. Sie trägt Schmuck aus feinem Gold. Elfter Höre, Tochter, und sie. Höre gut zu. Vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. Zwölfter Der König liebt deine Schönheit. Er ist dein Herr. Ehre ihn. 13. Die Menschen aus Tyros werden dir Geschenke bringen. Die reichen Leute werden deine Freundschaft suchen. 14. Die Königstochter ist sehr schön. Ihr Kleid ist aus Gold gewebt. 15. Sie wird in schönen Kleidern zum König gebracht. Junge Frauen folgen ihr. Ihre Freundinnen kommen auch zu dir. 16. Sie werden mit Freude und Jubel gebracht. Sie gehen in den Palast des Königs. 17. Deine Söhne werden wie deine Väter sein. Du wirst sie zu Anführern im ganzen Land machen. 18. Ich werde dafür sorgen, dass alle Menschen deinen Namen erinnern. Darum werden die Völker dich immer loben.